der Suche nach dem perfekten Morgen. Das Berlin Breakfast Blog. Also hier sind Jack Pixelbrei und Christoph Schrag. Und wir sind heute im? In einem Café, das bis vor kurzem noch keinen Namen hatte und jetzt Barretto heißt. Barretto, heißt das was Bestimmtes? Barretto ist italienisch für kleine Bar, Bar von nebenan oder so. Das beschreibt ja eigentlich das ganze Ding auch schon. Saft für mich. Genau. Alles gut auf einmal sozusagen. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Barretto Bar von nebenan und so weiter. Und das ist in meinem Fall schon das auch, weil es quasi die Bar ist, die bei mir nebenan ist. Und wo ich immer hingehe, wenn ich einen Kaffee trinken will oder auch ein bisschen was essen. Warte mal. Wir sind also hierher gekommen. Du sagtest doch irgendwas von, wie komm mal mit dahin. Das ist ganz toll, das ist ganz toll. In Wirklichkeit war es einfach nur zu faul zum Laufen. Richtig. Weil dadurch lernt man ja auch seine Cafés richtig gut kennen. Dadurch, dass man zu faul zum Laufen ist und sagt, ich möchte direkt bei mir vor der Haustür in den Café gehen. Aber dir ist schon auch klar. Irgendwann denkt man, das ist eigentlich das beste Café in der ganzen Stadt. Das stellt man dann fest. Aber es ist auch so, dass es dir dann passieren kann, dass du eines Tages ertappst du dich selber, wie du mit Bademantel und Schlappen vor deinem Wirt stehst und sagst, wie immer. Das kann durchaus passieren. Ist dir schon mal passiert? Bist du auf einmal, nee, aber so was Ähnliches. Ich habe so eine Kauleiste für nachts, damit man sich nicht quasi das Zahnfleisch runterkaut bis auf den Stumpf. Ja? Ganz eklig. Erinnert mich an meine Spangenzeiten früher. Und ich bin neulich aus dem Haus rausgegangen. Ich bin direkt ins Café geschlurft und habe dann, bevor ich bestellen wollte, zum Glück noch gemerkt, ich glaube, du hast deine Kauleiste noch in der Fresse. Das war mir ein bisschen peinlich, aber ich konnte zumindest das für mich behalten noch. Aber das ist ja auch, dann ist ja sehr gut gearbeitet. Also wenn man die Kauleiste nicht mehr merkt, ist ja ein Zeichen von hochprofessioneller. Also sie stört mich auch kaum. Ist das auch gemacht worden mit diesem in den Schädel einspannen Dingens? Nein, das hatte ich zum Glück nicht. Ich hatte nur diese Geschichte, wo du so einen Draht in der Fresse hattest, also als Kind. Ne? Ich meine, als die Kauleiste gemacht wurde, so ein Schädel einspannen. Nee, da macht man nur so einen Abguss und dann wird es, also den Abdruck und dann wird das irgendwie gedrossen. Empfehle ich dir mal zu probieren, weil es gibt nämlich so ein Ding, der wird dir nochmal genau ausgemessen. Und da brauchst du nämlich mehr als einen Abdruck. Da wird nämlich dein Schädel vermessen, wie die verschiedenen Druckstellen aufliegen. Da wirst du einmal so ein Gestell eingespannt. Das kriegt man aber bestimmt nur als Privatpatient. Das stimmt. Aber, oder man bezahlt halt selber, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Also kann ich nur empfehlen. Ich bin ja eigentlich eher dafür, dass man den Stress abbaut, der dazu führt, dass man überhaupt nachts das Gefühl hat, man muss die ganze Zeit an seinen Zähnen rumfuchteln. Aber bis dahin? Bis dahin. Und ich glaube, das Beste ist, man macht das in Cafés. Stressabbau im Café. Wenn ich merke nämlich, wenn ich den ganzen Tag nur im Café rumsitze, bin ich maximal entspannt. Auch wenn du weißt, dass du eigentlich an dem Tag hättest die Arbeit erledigen sollen, die du gemacht hättest, wenn du nicht mehr im... Ein valider Punkt, aber auf jeden Fall ist mal festzuhalten, um zum Thema zu kommen, dass das Barretto sich dafür sehr gut eignet. Ja, ganz hervorragend. Man kann hier ganz lange sitzen. Ich muss jetzt mal hier kurz Zucker ins Glas gießen. Das hört sich ungefähr so an. Boah, das ist immer viel Zucker. Das ist auch brauner Zucker. Ich finde, das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Die Frage ist, ist das brauner Zucker oder gefärbter Zucker? Das weiß man natürlich nicht so genau. Aber ich finde es mal schon mal gut, wenn verschiedene Zuckervarianten im Kaffee rumstehen, sodass man also auch als Weißzucker-Freak sagen kann, ich möchte bitte meinen Industrieraffinadezucker in meinen Kaffee. Gibt's ja auch, ja? Ja. Okay, also meine Damen und Herren, hier gibt es nicht nur, wie Sie vielleicht gerade schon gehört haben, entkoffinierten Kaffee mit Sojamilch, was ich eine großartige Erfindung finde, einfach nur, weil die so absurd ist. Und außerdem, und das gibt es aber alles von einer bestimmten Kaffeerösterei, nämlich Trinci? Heißt sie Trinci? Ich habe es nicht ganz verstanden. Vorhin hat uns der Eigentümer erklärt, Trinci, glaube ich, hat er mal gesagt. Trinci, ja. Aber auf dem Etikett steht Trinci. Ja, jedenfalls ist das eine Rösterei, die nicht für jeden röstet. So viel ist mal klar. Einer der besten Kaffees, den man überhaupt trinken kann. Aber er verkauft sich nicht an alle. Sondern es ist ein alter linker Steinewerfer aus Italien. Der allerdings auch an große Staatsoberhäupter seinen Kaffee ausliefert. Das stimmt allerdings. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, wie das moralisch vereinbar ist. Aber wahrscheinlich entspannt man sich auch mit der Zeit. Aber zumindest unterstützt er soziale Projekte und so weiter und ist ein Ein-Mann-Betrieb. Ganz alleine. Stimmt. Also wenn ihr mal eine spannende Geschichte hören wollt, dann kommt ihr hierher und fragt den Wirt danach, wie es zu diesem Kaffee gekommen ist. Der Wirt heißt, ich habe es ja noch irgendwo aufgeschrieben. Claudio, genau, fragt der Claudio danach, wie das hier dazu kommt. Sehr spannende Geschichte. Es ist nämlich so viel kann schon verraten werden, es sind nicht immer die großen Hedgefonds-Heuschreckenkapitalisten, die dich total übers Messer ziehen. Manchmal ist es auch einfach deine eigene Stadt. Genau. So, aber wie ist es jetzt mit dem Essen hier? Es ist nämlich ein Café, das eigentlich hätte woanders stehen sollen. Und jetzt ist es in der Wrangelstraße gelandet. Uns ist nämlich gesagt worden, was du ja nicht weißt, weil du noch nicht dabei warst, aber die zahlreichen, die 100.000 Kommentatoren in den Frühstücksblog sagen, wir sollen auch über das Essen reden, nicht immer nur doof quatschen. Ach so. Und ich finde, man hat ja heute schon viel gelernt, also ich meine, bei Beisching zum Beispiel. Aber trotzdem das Essen. Also es ist erstmal so, dass es Self-Service ist, also so eine halbe Mischung. Man geht vor und bestellt, aber geliefert wird es am Platz. Genau. Und sehr nette Bedienung. Und es gibt auch nicht viel. Und es ist ein Familienbetrieb, das merkt man auch irgendwie ein bisschen, finde ich. Ja, also, und zwar ein junger Familienbetrieb. Also jetzt nicht der alte Herr steht hinter der Theke und kommt nicht mehr hervor, sondern es ist eine relativ junge Familie, aber es hat trotzdem eben diesen familiären Flair. Das finde ich großartig. Du meinst gleich verpeilt. Ja, so ein bisschen, ja. Einfach nett, entspannt, so komplett. Und, obwohl hier irgendwie gar nicht viel Platz ist, sind sie zu dritt. Ja, ja. Das ist erstaunlich, wie die aneinander vorbeikommen. Ja. Es gibt super Kuchen, selbst gemacht. Immer was anderes. Ich habe auch in den diversen Malen, die ich schon hier war, erfahren, dass sie immer wieder gerne auch Rezepte ausprobieren am Kunden. Und dann halt entscheiden lassen, ob man das normal macht oder nicht. Ganz viele verschiedene Sorten Kaffee und jeder einzelne wird mit einer anderen Kaffeebohne gemacht. Also nicht jeder einzelne, aber es gibt eben eine extra Kaffeebohne für Cappuccino und dann gibt es wieder eine andere Kaffeebohne für anderen Kaffee. Habe ich auch vom Wirt erfahren, weil manche Kaffeebohnen sich besser mit Milch vertragen und andere besser ohne. Also hier kann man auch noch einiges lernen über Kaffee trinken. Mhm. Zum Essen auch, es gibt noch so Baguettes, genau. Die sind von Hand belegt. Und die werden warm gemacht. Croissants. Genau, schöne Croissants. Und Bagel. Richtig toll. Ja. Und Baguettes gibt es auch Suppe. Also Ciabatta, ja, man kann auch Suppe essen. Aber die haben wir nicht probiert. Also eher so snackerartige Geschichten, aber schon delikate Snacks. Und natürlich doch total wichtiges Detail, man kann hier tatsächlich frühstücken, also Betonung auf früh. Der Laden macht nämlich um 8 auf. Mhm. Es ist aber kein Frühstücksbuffet oder auch kein Frühstücksladen, es gibt keine Frühstückskarte. Genau, es ist ja einfach nur eine Bar. Man kann dasselbe, was man hier zum Frühstück isst, natürlich auch mittags essen oder nachmittags oder am frühen Abend. Ja. Weil Baguettes gehen immer. Am späten Abend geht es nicht mehr, weil da ist oft zu. Da ist er dann zu. Man wird nicht rausgeworfen, aber rauchen darf man hier, darf man ja sowieso nicht mehr. Das ist ja total egal. Genau. Und schön ist natürlich noch zu erwähnen, die Einrichtung. Die Einrichtung ist interessanterweise alles zusammengesammelt vom Sperrmüll und halt möglichst von billig aufbereitet. Aber anders als in vielen anderen Cafés in Berlin, sieht man es überhaupt nicht. Sondern man hat den Eindruck, in einem Edelcafé zu stehen. Nur wenn man den Wirt danach fragt, wie er zu diesem Material gekommen ist, dann erzählt er einem die Geschichte, wie er mit absolut fast gar keinem Geld. Also das mit dem Edelcafé möchte ich aber ein bisschen relativieren. Es sieht schon zusammengewürfelt aus. Ja, es ist schon zusammengewürfelt, aber es sieht schon irgendwie... Es hat schon so ein bisschen was von mittelschick, aber halt nicht so schlimm. Nee, genau. Also quasi mittelschick ohne die Politur, könnte man sagen. Ja. Also das Spannende an dem Möbel fand ich, er hat halt gesagt, die Materialien sind total billig, also irgendwie Pressspanzeug oder Sperrmüll, oder Holz. Alte Holzdielen. Aber er hat halt immer einen Schreiner bezahlt, der es zusammengebaut hat, deswegen sieht es halt trotzdem cool aus. Mhm. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Nummer. Ja. Vielleicht richtig meine nächste Wohnung soll. Ich auch. Sehr gut. Noch was? Ich finde es schön, wie man hier so, wie man sitzen kann. Ich kann mich immer nicht entschließen, ob ich auf den Stühlen sitzen möchte, weiter hinten im Laden, wo man ein bisschen mehr seine Ruhe hat und richtig gemütlich sitzen kann. Oder vorne an den Fensterscheiben, wo so auf hohen Hockern man sitzt. Da hat man irgendwie mehr den Kontakt zur Straße und ist irgendwie so mehr schnell mal einen Kaffee und dann geht's weiter. Das heißt, je länger ihr hier sitzen wollt, desto weiter nach hinten, könnte man quasi sagen. Ja. Es ist auch gut, weil die Kunden schlagen hier so wellenförmig aus. Also wir haben jetzt quasi mehrere Stunden hinten gesessen und vorne sind immer so in Wellen, war es mal ganz voll, mal wieder leer, mal ganz voll, mal wieder leer und so weiter und so fort. Also ausharren ist hinten besser, sonst wird man überhaufen. Ja, das stimmt. Und was man natürlich dann auch bemerken muss, wenn es voll ist und man kommt in den Laden rein, ruhig eine Minute warten, es leert sich oft ziemlich schnell. Und man kann sich eigentlich immer irgendwo hinsetzen oder noch mit dran setzen. Außerdem ist es hier ein ziemlich cooler Saftladen. Man kann hier Saft bestellen, also tatsächlich nur Saft. Dann kommt irgendwas, man weiß nicht genau was, aber es ist frisch gepresst. Genau. So, was haben wir also heute gelernt? Geduld zahlt sich aus. Mhm. Beim Saft ist egal, was drin ist. Genau. Verschiedene Cafés verlangen nach verschiedenen Kaffeebohnen. Genau, und die kriegt aber sowieso nicht jeder. Richtig. Und es lohnt sich, sein Kaffee einfach auch mal in einer nicht so edlen Gegend aufzuziehen und trotzdem mit demselben Konzept, wie wenn man es richtig im Mittel für irgendwelche Senatoren aufziehen will. Wer das verstehen will, fragt Claudio. Auf der Suche nach dem perfekten Morgen. Das Berlin Breakfast Blog.